Hören Sie jetzt Anmerkungen zum Weltgeschehen. Einen wunderschönen guten Abend zum 34. Echte Podcast 34. der Reihe Anmerkungen zum Weltgeschehen mit Tati. And the band. Ich bin so verscheuert. Viel zu laut. Ich gebe dir noch eine Chance mit mir. Ja, also mit Tatjana und Carsten. Heute mit einer ganz special, besonderen Biercast und Tomatencast-Folge. Wir haben heute beim Russen vorbeigeguckt und haben ein Hallo gesagt. Russisches Bier mitgenommen, das die schöne Flaschenform eines Fasses hat. Flaschenform eines Fasses? Ja, Fassform einer Flasche hat 4,5 volumenprozentigen Alkohol, sehr viel ausländische Sprachen, aber Lightbier heißt das. Svetloje. Lightbier, 4,5 ist bei den Lightbier. Helles Bier nach tschechischer Art. Tschechisch, oh. Ein russisches Bier nach tschechischer Art, wie das wohl schmeckt. Ja, die Russen sind doch auch immer in Tschechien marschiert. Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Kannst du aber fließend Russisch? Nicht wahr? Besonders da, wo es auf Deutschland... Mehrwegflasche in Deutschland steht ja auch drauf. Mehrwegflasche, Mensch. In Deutschland. Wo kann ich das denn jetzt wohl in Deutschland geben? Irgendwo. Bei Edeka. Gut, dann öffnen wir das schöne... Also die Flaschenform hat natürlich was für sich. Aber wir hatten bis jetzt... Das Bier hat bis jetzt immer scheiße geschmeckt. Nein, das stimmt nicht. Dieses Schachtbier war erträglich. Nein, das war sehr auch scheiße. Nein, das war auch erträglich. Du magst bloß kein Bier. Deswegen fallen bei dir alle Biere durch. Das kann natürlich sein. Wir probieren heute mal ein bisschen was aus. Wie heißt denn das Bier überhaupt? Hast du gerade gesagt. Ich habe gepustet. Trechsosienskoje. Trikot wat? Trechsosienskoje. Und das heißt auf Deutsch? Irgendwas mit drei Ästen. Drei Ästen sind zufällig auch ins Fass mitgefallen. Guck mal, bei mir hört das viel schöner, wenn ich Bier eingieße. Ja, ich habe ja schon viel mehr drin. Also, sehr gut. Also, eine flüchtige Schaumkrone, kann man das, glaube ich, nennen. Ja, sehr flüchtig. Das schäumt auch gar nicht. Das ist ein bisschen so das aus wie Perlen, mein Prosecco. Es ist ziemlich viel Kohlensäure drin. Prosecco. Du siehst zumindest von außen aus, die Schaum ist halt auch nicht, also... Das ist nichts. Das ist keine feste Krone hier. Ist das denn tschechisch? Sind tschechische Biere sehr schaumstark? Ich dachte, ihr wüsstet, die haben wirklich immer ganz gut geschmeckt. Sie sieht schon schal aus. Ja. Prost. Also es ist kein Bier, wo ich sage, boah, das schmecke ich voll raus. Es schmeckt nicht scheiße. Es hat auf dem ersten Schluck wenig, also es hat Biergeschmack, aber nicht. Aber der Abgang ist ein bisschen... Anders. Herb. Der Abgang ist herb, aber der erste Geschmack eigentlich nicht. Man kauft es wohl wegen der Flaschenform, würde ich jetzt mal sagen. Wobei ich ja in letzter Zeit kaum noch Bier getrunken habe. Ja, nach... Das ist doch mal ein Geräusch. Nicht? Ja, ist gut. Ist gut. Ja, schön, dass du reingeredet hast. Habe ich nicht. Hast du wohl. Habe ich nicht. Was ist denn das hier? Boah, super. Das ist kleingedruckt, da geht es auch nicht mehr. Ne? Hier hinten ist irgendwie ein P und ein Hut. Ein P und ein Hut? Wo siehst du ein P und Hut? Ist bei dir gar nicht drauf, oder was? Doch. Am 10.02.15 abgefüllt um 4.44 Uhr. Meins und es ist noch bis 8.08. Meins auch. Da sind die Flaschen nebeneinander abgefüllt worden, wa? Krass. Und es ist hast du auch die 4 hier stehen? Ja, 8.08.15. Boah, wir haben Zwillingsflaschen. Hergestellt für Siberia Group, Silco GmbH und Coca G in 95512 Neudrossenfeld. Wo ist denn das? Bei Sibirien? Wo ist das? Kurz davor, hinter Bayern, kurz vor Sibirien. Kurz vor Sibirien, hinter Bayern ist gut. Und noch irgendeine russische Erzähl doch mal, was ist denn mal passiert in letzter Zeit in deinem Leben? Ich bin gerade beim Bier trinken, hallo? Ja, muss man eine Bierflasche, die wie ein Fass aussieht. Das ist doch auch mal lustig. Das war's für Männer. Ja, wir wollten auch einen Tomatencast machen, denn wir waren ja heute beim Russen und haben, beziehungsweise wir waren letztens mal bei deinem Verwandten, bei deinem Verwandten, bei deinem Onkel und jemand hat eingelegte Tomaten geserviert, sich aufdrängen lassen. Das war auch dein Onkel oder deine Tante? Wo ist denn? So, und wir haben heute auch, und mir haben die total gut geschmeckt, weil die schmeckten einfach so wie eingelegte Gurken, bloß dass es Tomaten gewesen sind. Das fand ich eine sehr interessante Sache. Es scheitert daran, dass ich dieses Ding nicht aufkriege. Doch, ich kriege es auf. Entschuldigung. Was? Du sollst nicht so ins Mikro husten. Ich habe die Hand davor gehalten. Und ich teste jetzt ein kleines... Wie riecht das denn? Es riecht nach eingemacht. Nach eingemacht? Ja, so wie der Saft von eingemachten Gurken so riecht. Ich war einmal im russischen Laden, stand ich an der Kasse und dann hat eine Frau, eine wildfremde Frau, mich darauf angesprochen, dass ich bitte mit der mir eingelegte Tomaten kaufen soll. Ich weiß nicht, was da sollte. Ich habe ja versucht, mehrfach klar zu machen, dass ich keine Tomaten esse. Aber sie meinte zu mir, das werden sie nicht bereuen. Ich habe es nicht gekauft und ich bereue das bis heute. Du bereust das bis heute? Dass ich die Tomaten nicht gekauft habe. Wieso? Weil ich gesagt habe, dass es total super ist. Das Problem heute ist gewesen, auch dieses Produkt kommt von der Siberia Group, wenn da nicht der Putin dahinter steckt. Das Problem ist, es gab sehr viele unterschiedliche, jetzt spritze ich hier total voll, Sorten von eingemachten Tomaten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Mit Dill, ohne Dill, mit Knoblauch, ohne Knoblauch. Und hast du jetzt für eine Variante mit Dill und ohne Knoblauch entschieden? Und diese Tomaten sind in eingemachter Form hart. Also das Innenleben nicht ist matschig. Nicht matschig, sondern eher fest. Fest, genau. Konsistenz ist härter. Als ich probiere. Bei stinknormalen. Soll ich erst vorprobieren und dann sagen, ob du es essen kannst oder ja. nicht? Ja. Ja, hat halt diesen Gurkengeschmack. Also irgendwie schmecken die zwar noch ein bisschen anders als wie bei deinem... Ich probiere. Das allererste Mal in meinem Leben, was ich in der Welt... Onkel, aber die kann man auch essen. Die sind voll lecker. Mein Leben lang ist mir sowas entgangen. Ja, kannst du mal sehen. Wahnsinn. Da muss ich nach Ibbenbüren fahren. Boah, wie geil. Willkommen zu unserem Erotik-Cast. Tati und den eingelegten Tomaten. Tati und the Tomato. Boah. Was ist eine geile Tomate? Boah, du geiles Dingo. Du geiles Dingo. So, Tatjana ist jetzt Tomaten-Fan. Boah. Was mir jetzt bei deinem Onkel noch ein bisschen besser geschmeckt, da war es noch ein bisschen härter und konsistent, aber es mag ja auch sein, dass ich halt hier im... Ich dachte, ich könnte daneben liegen und sowas, aber das kann man auch gut essen. Geilo, Mann. Und das ist mir mein Leben, nicht so, deswegen habe ich bereut, deswegen habe ich wirklich intuitiv bereut, diese Tomaten nicht gekauft zu haben. Für 88 Cent hast du nicht zugegriffen. Nein, das war so ein Riesenbeutel, keine Ahnung. Was hatten die heute auch. Die hatten heute, also nicht nur, dass sie 10 unterschiedliche Versionen hatten, dieser, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Hier knackt das ja die ganze Zeit. Nicht nur, dass es und die Mama auch gemacht. Lässt mich auswählen. Ich bin hier weg, ja. Nicht nur, dass es 10 unterschiedliche Versionen gab von eingemachten Tomaten, auch noch mit Gurken. Also zeitgleich in einer Glas vorhandene und dann unterschiedliche Gewürzmischungen, keine Ahnung was. Die haben ein gesamtes Regal, wo die diese eingemachten Tomaten hatten. Wie geil, ich glaube, oh, neue Welt. Und da glaubt man natürlich, man könnte total daneben liegen, wenn man jetzt irgendwas... Es gibt auch eingelegte Wassermelonen. Und, es gibt, genau, da sind auch eingelegte Wassermelonen. Ich weiß jetzt nicht, wie die schmecken, wenn die derart eingelegt sind und sowas. Und diese hier, wenn ich das richtig lese, sind sogar mariniert. Boah, sind die geil. Beziehungsweise da stand halt einfach am... Doch, eingelegte... Nee, hier stehen nur eingelegte Tomaten. Hier steht nichts außen in Braunschweig. Jahrelang habe ich völlig umsonst gelebt neben diesen Tomaten. Eine Koexistenz geführt, ohne zu wissen, was... Soll ich dir einen Teller besorgen? So was Geiles neben mir ist. So. Boah. Das hast du über mich noch nie gesagt. Für was? Das hast du über mich jetzt noch nicht gesagt. Ach, Ich glaube, wir machen mal kurz eine Pause. Möchtest du einen Teller haben? Nein, das ist okay. Willst du meinen Teller haben? Mit noch ein bisschen Tomate? Mach ein bisschen nicht mehr haben? Ein bisschen nicht mehr essen? Möchte dich reinlegen? Nein, nicht mehr. Soll ich dir eine Badepfanne verlassen? Nein, danke. Weil die bei meinem Onkel war noch besser. Ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Ganz einfach, weil ich da auch sehr viel russisches Essen sozusagen oder Essen, was Russen essen, da hatte. Ist russisches Essen, ja, doch. Und die Tomaten, die ich dann gegessen habe, die schmeckten erst richtig nach russischem Essen. Das vorher war halt diese. Ja. Ungeplänkel? Okay. Vorspiel. Ne? Und die schmeckten erst ziemlich richtig nach. Möchtest du noch mehr? Oh, gleich. Boah. Boah, gleich. Boah, boah. Heißt wohl irgendwie ja. Oh mein Gott. Die Frau, die wusste ganz genau, was ich wollte. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch ganze Regale davon beim Russen. Oh mein Gott. Ein Regal nur. Siehst du, ich glaube, das sind die Gene, oder? Kennst du, dass die Gene sind? Oder ist das einfach so, dass das jeder mag, aber nicht jeder probiert? So wie ich, jahrelang nicht probiert, jahrelang mich davor geschlichen. Die Deutschen machen sowas nicht, Tomaten anlegen. Warum nicht? Mein Vater kennt das auch überhaupt nicht. Wir müssen diesen Geschmack mit der Welt teilen. Hast du schon Fieber? Tatjana überwindet gerade ein bisschen. Naja. Wir müssen das Bier erstmal auftrinken. Wir müssen diesen Geschmack mit der Welt teilen. So, haben wir den Bierkasten hier, das ist mal zu Ende, weil wir haben ja noch so, ein Bier. Ja, stimmt. Das heißt, wir müssten eigentlich... Sag dir mal, so eine ganze Flasche ist zu viel. Warum? Das ist gerade mal... Das Bier schmeckt jetzt überhaupt nicht an der Tomate. Also, ich muss... Das ist auch gut, wenn das Bier nicht an der Tomate schmeckt. Also, ich bin jetzt nicht so der Fan von... Es ist wieder schal, es schmeckt sehr schal. Ich weiß nicht, ob es in Gläsern liegt oder ob es an einem Bier liegt, aber es schmeckt sofort ziemlich schal. Also, als Gag ist es okay. Für 99 Cent die Flasche. Ja, falls man mal verschiedene Bierflaschen zusammenstellen möchte, auch auf verschiedene Formen oder sowas drauf achten, ist das, glaube ich, ganz witzig. Ja, wenn irgendwie die Leute Bierfanatiker sind. Das kann ich aber als Geschenk wirklich so empfehlen. Es ist auch light, ne? Also von daher ist es vielleicht entschuldigt. Was ich aber nicht verstehe. Light schmecken, der schmeckt natürlich auch leicht. Was ich aber nicht verstehe, also ich finde, das russische Bier schmeckt mir persönlich überhaupt nicht. Gar nicht. Null. Was mich aber sehr gewundert hat, als Russen uns besucht haben einmal, Jugendliche, und wir haben Bier gekauft und es gab, ich weiß gar nicht mehr, was es gab. Paderborner oder irgendwie. Irgend so ein Billigbier. Und so ein leichtes Billigbier. Und dann haben die es in die Hand genommen, haben einen Schluck von genommen und haben ganz, ganz ungläubig geguckt, so, was ist das denn? Bei Paderborner wäre es verständlich. Ja, aber ich finde jedes russische Bier, also es schmeckt. Paderborner schmeckt vielleicht zu jedem russischen Bier geil. Nein. Ich finde, russisches Bier geht gar nicht. Paderborner geht gar nicht. Paderborner, muss man dazu sagen, ist auch ein in Düsseldorf durchaus verbreitetes Billigbier. Wo gibt es das denn? An jeder Tanke. Ich dachte, die gibt es zu Dortmund Export. Ja, Paderborner. Also auch hier Kaufland. Du meinst wohl Oettinger? Nein, ich meine Paderborner. Ist mir auch gefallen, weil es in Bielefeld nicht derart intensiv zu haben ist. Da trinkt man halt Herforder. Also man muss ein bisschen davon aufstoßen, aber gut. Das ist total schal. Ich meine, geht schon total schal. Wieso hat dein Vater Schalke gelesen? Das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich gab es dieses Glas irgendwann mal zu irgendwas dazu. Wenn du irgendwo zwei Klorollen hattest, gab es ein Schalke-Glas dazu. Ich weiß nicht. Er ist auch eigentlich kein Schalke-Fan. Nee, der ist ja Dortmund-Fan. Wobei mir auffällt, dass ich halt bei dem Barcamp in... Stimmt, wir waren letztes Mal im Barcamp. Ich bin so aufgeregt, ja. Die Tomaten. Beim Barcamp Ruhe, beim zweiten Tag, war ich bei schwarzgelb.de, das heißt die Online-Menschen von... Nicht von, aber die Fans von Borussia Dortmund, die ein eigenes Portal haben mit eigener Berichterstattung und so weiter und so fort. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich dazu sagen wollte. Was durchaus interessant gewesen ist, wo die aber auch nur dargestellt haben, was sie so ungefähr machen, Spielkit. Wie viele Fans sie haben, was für ein Aufwand das ist und sowas. Also ein bisschen persönlich Lobhudelei. Entschuldigung. Ja, wobei die Barcamps generell nicht so spannend gewesen sind. Also ich bin vorher noch auf einem Netzpolitik Barcamp gewesen, davon war ich auch nicht so... Das war ja dieses Ruhr Barcamp, das war mein allererstes Barcamp. Und das der Arzt war quasi mein drittes. Also es war mein erstes. Ich habe mir auch nicht wirklich viel von versprochen. Was ich aber ein bisschen enttäuschend fand, war, es war sehr IT-lastig. Das passiert schon mal auf Barcamps. Ja, aber ich habe auch gedacht, also ich dachte eigentlich eher, das wird, also ich gehe nicht unbedingt mehr davon aus, dass so ein Blogger, also es ging nicht ums Bloggen, es ging wirklich sehr viel um IT und ich gehe nicht mal davon aus, dass jemand, der bloggt, der automatisch irgendwie unheimlich IT-affin oder privat auch viel also programmiert. Es ging auch sehr viel um, also es war sehr viel um die allerersten Blogs, das waren natürlich irgendwie so sehr auf technikaffine Leute, natürlich, aber irgendwann wurden die ja spannend, weil sie halt tagebuchmäßig verwendet wurden und auch von Leuten, die das Privatleben dann da eingeflossen haben. Das ist halt irgendwann weniger geworden. Ja, aber das ist aber eigentlich der ursprüngliche, das ist eigentlich mein Begriff von Blogger, jemand, der persönlich dahinter steht, was er tut. Das ist jetzt nicht unbedingt im ersten Sinne thematisch IT-mäßig irgendwas, sondern es ging auch sehr viel darum, um Kooperation, hatte ich immer so den Eindruck. Oder wie ich Kooperation schaffe. Und also ich glaube, das Ding ist meine, klar, es bietet sich natürlich an, bei so einem Barcamp sich als Kooperationspartner vorzustellen, da Leute mitzusuchen. Ich wäre bescheuert, wenn ich es nicht machen würde. Also ich glaube, die Barcamps sind einfach in die Jahre gekommen und es ist nur noch die IT-Menschen oder was heißt die Werbemenschen halt vor allem. Ja. Diejenigen, die übrig geblieben sind. Ja, ich war halt sehr ziemlich enttäuscht, dass ich dann. Der normale. Ja, also ich fand. 15 Blogger geht einfach nicht mehr hin. Ja, das glaube ich nämlich auch. Also ich fand es auch nachher. Also dieses Barcamp an sich hat mich dann eigentlich. Die ganzen Themen haben mich jetzt auch nicht wirklich interessiert, weil ein Thema, was mich wirklich interessiert hatte, hat so einen absoluten Hochschulcharakter gehabt. Es ging um diese interne Kommunikation. Diese interne Kommunikation ist tot. Und als er schon anfing, diese Session zu führen, das war ja absolut wie eine Uni. Ja, das ist ja für einige auch so. Also es hatte nichts Frisches, nichts Modernes irgendwie, es war einfach nur wie eine Uni. Nee, das hat es nicht. Also das haben die Sachen nicht, das stimmt schon. Nee. Und aber das sind halt die Leute, die halt nicht in die Lehre gegangen sind, ja, aber nicht die Chance hatten, irgendwie da, die dürfen mal vor anderen Leuten stehen und den Hi-Yo-Pi machen. Aber ich fand auch, ich hätte noch den Eindruck gehabt, dass Leute auch nicht wirklich zugänglich waren. Also es war schon so ein bisschen so eine eingefechte Community, die sich alle untereinander kennen und wie diese Barcamp-Tourismus betreiben, keine Ahnung. Und da alles so furchtbar aufgedreht, also dieses aufgedreht freundlich und so unkritisch alles und alles so toll. Also mich wundert dieses Aufgetagelte eigentlich auch immer noch, weil, also ich meine, ihm sagt er halt, ich muss mal eben mal jemand Taschentuch ausfriemeln. Irgendwer sagt er halt auch, gerade bei dem Barcamp Ruhe, es sei eine Art Klassentreffen und sowas, wobei ich mich dann frage, warum möchte man denn unbedingt jedes Jahr ein Klassentreffen haben? Und das auch mehrmals im Jahr. Also ja, die treffen sich ja auf diversen Barcamps. Aber wahrscheinlich treffen sich nur zu Barcamps. Also. Ja, wie auch immer. Da sind ja die Leute, die das Ganze auch nicht sonderlich spannend machen und sowas, aber die begrüßen sich halt gegenseitig und dadurch wird dann schon wieder so ein Kreis geschlossen, also so ein Inner Circle, wo man von außen nicht rankommt. Und manche Leute sind auch unheimlich präsent. Also es waren zwei Personen, fand ich unheimlich präsent für eine ganze Zeit. Das heißt, was meinst du mit präsent? Ja, die haben halt immer das Gefühl, die sind immer überall da, wo man hinkommt. Also die sind irgendwie, immer wenn man da ist, sind die auch da. Du weißt ja nicht. Du warst ja nur auf einem Kölner Blogger-Treffen, da waren diese Leute halt auch da, aber. Nee, da habe ich außer diesem lauten Kerl, der ein bisschen ADS hatte. Der ist mir halt aufgefallen. Ja, ja. Mir ist auch aufgefallen, dass diese Leute einfach auf. Wir waren. Eine Session habe ich mir tatsächlich auch angehört. Und da ging um das. Ich weiß gar nicht, warum ging es das? Als sie mit dem Stinkefinger da irgendwie hingekommen sind. Das war gar nicht. Passt gar nicht zum Thema. Da hat jemand. Da ging es um. Ich wiederhole das jetzt ein bisschen, weil ich habe schon mal darüber geredet. Da ging es um. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Jesus, ich habe diese speziellen Begriffe schon wieder vergessen, kann man verlinken, ich habe darüber geschrieben. Worüber hat er denn geredet? Er hat über Ich weiß, worüber er geredet hat. Worüber hat er denn geredet? Ja, dass du deinen Content selber hosten sollst, um ihn von dann, also dass das die Empfehlung wäre. Ja, aber ganz speziell in diesem Punkt, bei diesem Thema. Lass mich mal eben ausreden. Ja. Also du sollst deinen Content einfach selber hosten und dann an sogenannte Silos beziehungsweise an Netzwerk weiter verbreiten. Und dann gibt es halt unterschiedliche Konzepte, dass du halt vom Blog zu den Netzwerken, das irgendwie so schießt, oder von den Netzwerken zurück zu den Blogs. Auf jeden Fall sollst du deinen Content selber behalten, oder vom Netzwerk zu sogenannten Silos. Also wenn ich von Facebook meine Einträge zu WordPress oder von WordPress zu Facebook schieße und sowas. Und das soll man unbedingt machen. Warum? Ist eigentlich gar nicht mehr argumentiert worden. Das fand ich schon mal sehr interessant. Weil man könnte natürlich genauso gut sagen, dass der 0815-Content gerade von solchen Barcamp-Besuchern so vollkommen nichtssagend ist und im Grunde nach wenigen Monaten an Aktualität komplett verloren hat, sodass das Archivierungswert gar nicht so wichtig ist. Nee, also bei diesem einen speziellen Punkt, wo die worüber hat er denn geredet nochmal? Über Fakes im Internet, dass manche Sachen zu Guerilla-Zwecken von Firmen gefaked werden oder irgendwelche Bilder oder was auch immer wird gefaked aus Werbezwecken, Guerilla irgendwie so. Und dann kamen sie an mit dem Stinkefinger, was überhaupt thematisch überhaupt nicht gepasst hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Das ist auch kein wichtiger Punkt. Bitte? Das war auch kein wichtiger Punkt. Nee, das war das auch nicht, aber die haben völlig aus dem Zusammenhang unter anderem halt. Das Wort Fake fiel. Genau, man hatte den Eindruck gehabt, okay, die haben jetzt überhaupt nicht zugehört, die haben einfach nur ein Schlagwort vernommen und es einfach nur irgendwie für sich selbst verarbeitet, was überhaupt im Augenblick überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hatte. Deswegen war der Moderator völlig irritiert, als diese zwei Typen im Stinkefinger gezeigt haben. Und überhaupt nicht damit anfangen wusste. Also hat er sich aber gefragt, hey, was soll das denn jetzt? Und dann kamen die an mit diesem Fake. Also er hat es schon verstanden, aber er hat nicht verstanden, warum das gerade eingeworfen wird, was natürlich berechtigt ist, dass man erstmal fragt, was soll denn der Blödsinn jetzt gerade? Und das passt aber eigentlich zu meiner meinem wiederholt vorgetragenen Vorwurf, dass halt gerade eigentlich in der Blogger-Szene, in dieser, was diese Leute öffentlicher Diskurs im Internet nennen, was auch schon wieder ziemlich albern ist, aber was aber auch das Gesprächsniveau der Barcamps, glaube ich, ziemlich trifft. Also ausgeschlossen natürlich von Leuten, die wirklich Seminare halten, wo sie wirklich Fachmänner für sind und wirklich sehr tiefgehend in ein Thema eindringen können. Aber ansonsten hast du halt oft Debattierkultur, aber keine Diskussionskultur. Das heißt, die Leute versuchen, durch ihre Redebeiträge irgendwie aufzufallen, möglichst irgendwelche Lacher zu produzieren. Aber es hat halt herzlich wenig inhaltlich mit dem zu tun, was jemand anders da gerade gesagt hat. Also das baut da nicht drauf ein, auf, es kritisiert es in den seltensten Fällen. Ja, man hat gerade auch keine Diskussion dadurch aufbauen. Aber zum Beispiel eine ganz andere Art von Bloggen ist ja dieses Food-Blogging, was ich ja auch mache. Also ja. Das ist ja nicht unbedingt ein Diskussions... Nee, muss man auch nicht. Aber was mir halt letztes Mal vor allem aufgefallen ist, da habe ich mich durch diese Foodblogs ja durchgeklickt und habe festgestellt, die haben alle unheimlich geile Fotos immer. Die haben nämlich unheimlich geile Fotos und immer so ein bisschen gleiches Format, sind ein bisschen gleich aufgebaut oder alles so ein bisschen seicht und Landhausstil und so weiter. Dann ist mir aufgefallen, dass sie fast alle irgendwie Kooperationen haben. Also Werbeträger dahinter stecken. Also die besprechen Bücher, die besprechen irgendwelche bestimmte Produkte, die präsentieren irgendwelche bestimmte Haushaltsgeräte. Ja, es gab ja auch bei Barcamp Ruhr, gab es ja auch so ein... Oder das sind welche Designer, der ehemalige Designer. Der das, also es gab eine Session von jemandem, der Feedback, also der halt bei einer Werbeagentur arbeitet, für die er Blogger rekrutiert, die dann werbetechnisch unterwegs sein sollen. Das heißt, die führen einen Blog, der in irgendeiner Form noch glaubt, eigenständig zu sein, mit Beiträgen der Form von wegen, sage etwas über die 5 Lieblingsautos, die du hast. Ja. Und das soll dann so ein irgendwas Griller, keine Ahnung, was Beitrag sein und sowas, wobei er auch dazu sagte, also ab dem Punkt, wo man sich Werbung ins Blog holt, verliert man Aufrichtigkeit. Und ich muss für meinen Teil sagen, dass ich sehr viele Blogs eigentlich direkt, aus dem Feedback wieder geschmissen habe, die irgendwie mit Artikeln ankamen, wo deutlich gewesen ist, dass die gekauft worden sind, dass es einfach nur Werbeartikel sind unter dem gleichen, Fahne, dass also jemand in seiner Ich-Person etwas schreibt und dann plötzlich kommt ein Artikel, wo er einfach über ein Produkt schreibt, wie toll das ist und du merkst eigentlich überhaupt nicht mehr, ob das noch irgendwie objektiv ist oder überhaupt nicht mehr. Ja, aber bei diesen ganzen U-Blogs bietet sich ja alles unheimlich an. Also es ist ja... Das ist das Ding. Jemand meinte, es wäre halt, überall sollte drüber geschrieben werden, dass es Werbeblogs seien. Ja. Was ich aber ganz witzig fand letztens, es gibt ja diese amerikanische Schauspielerin, Gwyneth Paltrow, die ja auch einen U-Blog führt, also einen der bekanntesten U-Blogs auch hat, die mal ganz vorne bei diesen Rankings mit dabei sind. Und ich fand es ganz witzig, da hat mal eine andere Bloggerin mal einfach ihre Fotos genommen und die ungefiltert, beziehungsweise ohne irgendeinen Farbfilter und ohne irgendwas, aber also die Fotos, die immer hat, also diese Gwyneth Paltrow immer, ihren Blog präsentiert, hat die einfach mal so ohne irgendwelche Verarbeitungen und ohne irgendwelche Filter gezeigt. Und diese es waren einfach ganz normale Fotos von Essen. Also ich meine, Essen sieht nicht immer geil aus. Ja, dem, was du da hast, halt Sache. Es spricht zwar ganz gut, aber vielleicht ein bisschen farblos, so vom Bild her. Oder sieht halt nicht so, auf den ersten Blick jetzt auch nicht so super mega geil präsentiert aus. Und es wird halt diese Fotos werden unheimlich stark verarbeitet, unheimlich stark irgendwie retuschiert. Und auch unheimlich stark in Szene gesetzt. Ich glaube, bei vielen ist es, also es gibt so einen eigenen Beruf für sich, dieses Foto. Essensfotografen und wie ist das? Die präparieren das Essen, das ist eigentlich ungenießbar im Moment, das, was du auf den Fotos hast, aber es sieht total geil aus. Weil es wirkt dann irgendwie viel appetitlicher, weil bestimmte Sachen viel eher zum Vorschein treten, durch irgendwelche irgendwie glänzend oder irgendwie ein bisschen farbfroher, was auch immer, noch ein bisschen eingefärbt. Zum Beispiel Fleisch wird immer sehr gerne ein bisschen eingefärbt. Aber was bewirkt das denn eigentlich? Es bewirkt, dass du viel mehr Appetit drauf hast, dass es viel appetitlicher aussieht, als wenn du so ein ganz stinknormales Foto nimmst. Ja, aber wenn ich einen Essensteller bekomme und er sieht unheimlich bunt aus, finde ich das doch eher komisch. Ja, aber vom Foto findest du das dann, guck dir mal diese Blogs, also ich habe unheimliche Komplexe gekriegt, als ich diese Bilder gesehen habe oder diese Blogs gesehen habe, ich bin total, scheiße, du kannst gar nichts. Aber ist das nicht der Unterschied, ob du etwas optisch toll findest oder ob du es wenn du es optisch toll findest, bleibst du eher dran. Dann machst du das eher, als wenn du einen Blog hast. Ja, aber wenn es abschreckend aussieht, ja. Genau, wenn du zum Beispiel, also was ich mal gemacht habe, war super lecker, weil ich persönlich fand, war Schweinefilet mit Backpflaumenmus. Ich fand es unheimlich leckeres Gericht. Problem ist einfach nur, das Foto, das sah davon aus, dieser Pflaumenmus, das war einfach auf so einen Kackhaufen. Es war einfach nur so eine... Also ich fand das Foto nicht so schlecht. Braun, es war so eine dunkelbraune Pampe, genau. Und es war halt jetzt vom... Aber es ist halt Mus. Es ist Mus, genau. Es war einfach nur ein festes Mus. Es war viel, okay, aber sonst. Es war relativ viel, aber es war halt als Beilage auch gedacht. Es war eher so ein Püree eigentlich. Also das Einzige, was man hatte, war auf dem Teller, war halt dieser, ne? Dieser Mus war halt als Beilage auch eher gedacht. Und ich fand, das war ein unheimlich leckeres Gericht, hat unheimlich satt gemacht und war so stimmig in sich. Aber das Foto, das ging gar nicht. Ich fand es nicht so schlimm. Ich fand es sehr abschreckend. Nee. Fand ich nicht. Also gegen es. Ich hatte zum Beispiel manchmal Gerichte, die waren, wo ich gesagt habe, vom Geschmacklichen her, die waren jetzt nicht so geil. Aber die Fotos sahen wieder ganz gut aus. Ich glaube, es ist was auch sehr vieles, was sie machen, ist eben dieses Präsentieren. Das gilt auch diese B-Note. Die machen ja auch unheimlich viel aus. Und klar, du kannst vom Inhalt her sagen, okay, deine Gerichte sind besser oder schmecken viel besser und sind eher. Das sieht, glaube ich, eher jemand, der selber Erfahrung mit dem Kochen hat. Also okay, guck sich ein Rezept an und sagt, okay, das ist etwas, was ich nachmachen würde oder es würde mir schmecken oder nicht. Als jemand so absolut keine Ahnung von hat und auf chefkoch.de geht und sich das erstbeste Rezept irgendwie anklickt. Aber wer liest denn Foodblogs eigentlich genau? Viele Leute lesen Foodblogs. Ja? Mhm. Aber die Leute, die wir kennen, die kochen können, die lesen keine, oder? Kennst du jemanden, der kochen kann? Der eine aus Köln. Stimmt, der hat, ich weiß gar nicht, ob der Foto hat. Wir haben gar nicht mehr nochmal auf das Blog geguckt. Doch, ich habe da auf dem Blog, der hat aber nichts mehr gemacht. Die hat dann irgendwann was zum, hat jedenfalls mal so eine Tat gemacht. Das war's, also die hat auch keine weiteren Rezepte gehabt. Besseres zu tun gehabt. Naja, ich meine, das ist natürlich. Also es ist auch sehr zeitaufwendig. Ich meine, die hatte ja auch erzählt, dass ihr Freundin die Fotograf ist und dass sie für die. Vielleicht ist er nicht mehr. Da hat sie keine Fotografen mehr. Ach ja, weiß ich nicht. Aber dass sie halt immer, es ist unheimlich zeitaufwendig, so ein Foto von dem Essen zu machen. Es ist auch zeitaufwendig, es ist auch nicht so möglich, ein Essen zuzubereiten. Man muss eigentlich drei Essen zubereiten. Für dich, für mich und noch eins zu fotografieren. Weil ich finde, es ist unheimlich stressig, wenn ich dieses Essen habe, was ich eigentlich essen möchte und warm zu mir nehmen möchte, muss es irgendwie so, wenn du ein richtig geiles Foto haben willst, brauchst du erstmal so eine Viertel bis halbe Stunde, bis du das Foto dann hast, wenn es richtig geil sein soll. Und dann ist das Essen auch kalt. Deswegen sage ich mal, du musst eigentlich mal drei Teller machen, so gesehen. Und wenn du halt irgendwie so eine Pizza hast oder sowas, dann willst du auch nicht unbedingt auch so eine zweite Pizza machen, zu fotografieren. Also was soll das denn? Ja, gerade bei Pizza weiß ich halt irgendwie eigentlich überhaupt nicht, ob die jetzt wie ernsthaft schmeckt oder nicht. Oder habe ich irgendwas gesehen mit sehr viel Salat oben drauf. Und das sah natürlich lustig aus, wie halt sehr viel Salatstängelchen irgendwie so ja, da. Und der sah sehr locker aus und irgendwie aber sehr hoch und sowas. Und dann denke ich, meine Güte, so viel Salat auf einer Pizza weiß ich jetzt auch nicht. Rucola. Rucola. Ja, Rucola geht ja. Ja, aber man kann, also selbst wenn du halt ein bisschen Koch erfahren bist, siehst du ja Rezepte und weißt, okay, das wird was oder das wird gar nichts. Von den Zutaten her. Ja. Also ich finde es immer sehr schwierig, zum Beispiel, wenn Leute sehr viele aromatische Zutaten. Extravagante auch. Extravagante aromatische Zutaten zusammentun irgendwie. Und es muss nicht immer so sein, weil du hast immer sehr intensiven Geschmack von irgendwas und dann willst du das nochmal paaren mit einem anderen intensiven Geschmack. Es kann gut gehen, klar, aber kann auch in die Hose gehen, vor allem gibst du da richtig viel Geld für aus. Für eine kleine Sekunde des geschmacklichen hast du nicht gesehen. Und das ist ein Risiko, ob das schmeckt oder nicht. Na gut, ausprobieren muss man das ja vielleicht mal. Also wir haben letztens, habe ich eine hochgelobte Foodbloggerin, habe ich was nachgemacht, also nachversucht nachzukochen. Und für mich war das eindeutig viel zu viel Wein drin, dieses Hähnchen da. Ach so, ich dachte, du hättest auch einfach zu viel Wein reingehauen. Nein, ich hab mich an das Rezept gehalten. Und es war eindeutig viel zu viel Wein drin. Ja. Vielleicht war der Wein auch nicht besonders gut. Also ich meine, zum Kochen nimmst du auch keinen super teuren, keinen guten Wein, nimmst du einfach rund an. Aber das war für mich eindeutig zu viel. Ja gut, wenn die irgendwie einen leichteren Wein hat oder keine Ahnung, was mit dem das klappt. Ich weiß nicht, also das muss man dann auch dazu schreiben. Weil die hat Wein und ja, Dijon-Senf reingetan. Das schmeckt total nach Essig. Das hat immer total nach Essig geschmeckt, einfach nur. Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich unheimlich versierte Köchin sind, die Foodbox schreiben. Oder ob die nicht mal von wegen, nee. Ah ja, habe ich hingekriegt. Weil woher nee. Kriegen die denn alle ihre Rezepte, wenn ich was nee, also anderen? Das, also ich kann mir ja. vorstellen, dass viele halt, also viele schreiben ja auch, dass die es sind ja immer sehr junge, wo ich dann auch mal denke, ja, die verreisen ja unheimlich viel, die reisen so viel und die probieren dann viel in der Küche aus, aber das nicht heißt, dass es immer schmecken muss. Also das ist ja, was willst du mit 24 dann schon gerissen haben? Bitte? Was willst du mit 24? Das sind immer sehr junge Leute, oder nicht? Ja, aber ich glaube, hält sich jeder, so ziemlich jeder für unseren ausgeklügelten Koch. Ja, aber warum? Also ich meine, wie intensiv kannst du da vertrauen, wenn die irgendwie Mitte 20 sind? Gar nicht. Also ich würde auch, ich vertraue sowieso diesen Online-Rezepten nicht. Also man hat zwar, also ich habe jetzt einen Kochblog gefunden, den ich ganz gut finde, aber den ich von der Aufmachung scheiße finde. Also die hat gute Rezepte, aber von der Aufmachung finde ich ihn total ätzend. Kuriositätenladen. Der kleine Kuriositätenladen heißt er. Ja. Darf ich für Werbung machen? Oder? Werbung? Du hast gerade gesagt, das sieht scheiße aus. Ich weiß nicht, nein, ich finde die Rezepte sind gut. Ich finde die Rezepte gut, aber den Blog an sich finde ich kacke. Weil? Der ist total überladen. Also der hat zum Beispiel hat die so Vorschaubilder, aber das ist nicht so, dass du draufklickst und bekommst das Rezept dazu, sondern das ist einfach so ein Bild. Du kommst einfach auf so ein Bild. Und dann musst du das Rezept jetzt aus seinem Verzeichnis irgendwo zusammensuchen. Also du musst es irgendwie zusammensuchen. Das ist nicht wirklich überschaubar. Aber die macht das auch schon seit, ich glaube, 10 Jahren. Seit über 10 Jahren oder weiß ich nicht, die gibt auch Kurse und alles mögliche, also die scheint aber auch nichts anderes zu machen, außer diesen Foodblog zu führen. Die macht auch, bespricht auch Bücher und Rezepte, da habe ich ja. Finde, die hat ganz gute Rezepte. Die macht auch sehr viele eingelegte Sachen und Fonds und so weiter, macht halt selber. Und so auch im Land und keine Ahnung. Also das dafür finde ich eigentlich ganz gut, aber das ist halt schwierig, sehr unübersichtlich. Aber es ist quasi immer eine Person, die was kocht. Ja, die hat aber auch viele Gastbeiträge. Also die hier arbeitet sehr, also die verlinkt auch andere Blogs und macht auch viele Gastbeiträge. Aber ich kann das würde ich jetzt zum Beispiel bei Chefkoch eher schwierig finden, wenn ich eigentlich im Grunde kaum eine Ahnung habe, wer dann was macht. Ich habe noch nie ein Chefkochrezept gehabt, das gut war. Noch nie. Ich finde diese Dinger, ich guck mir das gar nicht an. Ich wundere immer Leute, die sagen, ich habe was aus Chefkoch.de gekocht, das hat voll geil geschmeckt. Das ist noch nie gemacht. Noch nie. Ich kenne eigentlich nur Leute, die sagen, ich kann, also die nicht sagen, aber von denen ich weiß, die können eigentlich nicht kochen. Ja. Und die brauchen halt irgendwelche einfachen Rezepte. Wie geht's denn überhaupt? Und ich meine, das kriegst du natürlich immer hin. Also wie man irgendwas überhaupt macht, wie ich überhaupt eine Frikadelle mache. Ich glaube, viele haben die Hemmnis davor, einfach zu sagen, ich knete jetzt Hackfleisch mit Ei zusammen mit meinen Händen. Und daraus wird was Essbares. Gibt es eine Alternative, wie man das machen kann? Ich glaube, es ist, ich glaube tatsächlich, dass viele haben eine Hemmnis davor einfach. Also viele machen wollen es unheimlich kompliziert machen und wie auch mit Blanchieren und keine Ahnung, ich weiß mal, mit welchen Zutaten. Und ich glaube, viele machen das unheimlich kompliziert für sich selbst, was nicht unbedingt sein muss. Also ich kenne viele, die sehr viel Aufwand da irgendwie so betreiben, aber man hat das Gefühl, es ist jetzt nicht es ist nicht darauf aus, dass man den Geschmack. Ja, wenn ich. Ja, aber das sage ich. Sondern Aufwand wird perfekt. Das ist ja, sage ich ja immer wieder, wenn ich zum Beispiel so ein geiles Stück Fleisch habe, so ein richtig schönes, ausgelesenes Stück Fleisch und dazu Fertigkroketten. Ja, das passt nicht. Ja, zu irgendwie. Also bin ich so unkreativ, dass ich als Beilage. Ich bin imstande, irgendwas zu machen, was irgendwie diesen Geschmack von diesem Fleisch ein bisschen unterstreicht. Ist das schon wieder diese Anlass 80. Geburtstag-Geschichte oder was? Ja, da war ich total enttäuscht. Ich habe so leckeres Stück Fleisch gehabt. Hattest du? Meins ja, war nicht so geil. Meins war richtig schön medium, perfekt. Es war perfekt. Und dazu waren dann diese Kroketten. Ach so, dass man das überhaupt anbietet, meinst du? Ja. Was wir in London waren. Also ich habe natürlich die Kroketten gemocht, weil mein Fleisch nicht so geil war gewesen. Und ich dachte, na gut, immerhin schmecken die Kroketten. Ja, aber das Beispiel, als wir in London waren, hatten wir ja... Macht man die eigentlich auch selber? Kommt das? Weißt du was? Kroketten? Du kannst auch selber machen, ja. Ja, die waren wirklich aus der Tüte. Also, die waren aus der Tüte, ja. Und du hast so viel... Man bezahlt auch so viel für dieses Essen. Das ist ja kein Billigessen. Nein. Das ist richtig teures Essen. Ja, geht. Also ich... Was ist... Okay, also 22 Euro oder was war das? 22 Euro für ein Stück Fleisch und ein paar Kroketten? Ja. Da hat man schon Besseres gehabt. Ja. Ja, da würde auch Kartoffelstampf irgendwie so. Ich finde es auch nicht schlimm. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn auf einer Karte weniger Gerichte drauf sind. Finde ich eigentlich eher gut. Kann ich sagen, okay, das ist ein Restaurant, das sich auf bestimmte Sachen spezialisiert. Das ist gut. Die können das, die machen das. Fertig aus. Ja, das ist ja auch eine Regel. Also umso weniger, umso besser. Sowieso nicht hin. Genau, umso weniger, umso besser, vor allem wenn es ein kleiner Laden ist, sowieso. Aber, also das fand ich echt enttäuschend. Also da fand ich dieses Roketten-Ding ein bisschen enttäuschend. Was wiederum, wir waren mal in London, waren wir essen. Und da hatten wir, wir hatten auch verschiedene Gerichte. Du hattest ja, das war aber komplett. Das war in merkst sich, du, dass die, also jeder einzelne Gang für sich war so irgendwie so ein Spiel. Jeder einzelne. Jeder einzelne Teil des Gerichtes, hast du gemerkt, da stehen die selber dahinter, das haben die selber so hingekriegt und sowas. Keine Ahnung, was sowas. Und wenn es daneben gegangen wäre, wäre es jetzt in dem einen Fall jetzt daneben gegangen. Das wäre nicht schlimm gewesen, wenn die anderen Sachen alle funktioniert hätten. Aber das hat halt immer alles, also das Geile war natürlich, dass alles funktioniert hat. Wirklich, hat der Nachtisch da gehabt? Kann ich mich gar nicht erinnern, ob wir einen Nachtisch hatten. Du war ja im Gang mit drin. Ja, aber hatten wir was? War mein Kuchen, was war das denn? Hattest du Kuchen? Ich weiß nicht, in Rom hatten wir Kuchen. Nee, nein, dieser Kartoffelöl. Nee, das war zu dem Fleisch dazu. Ja, der war auch toll. Ich hole mal eben das andere Bier. Ja. Nüsschen haben wir auch. Jetzt auch räuchbar. Ich hätte da auch sowas toll. Ich hätte so ein Lammragout mit Couscous. Das war auch total lecker. Aber da hatten wir einen Nachtisch. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Bestimmt das Schokoladenküchlein oder sowas. Ja, es waren ja zumindest drei Gänge. Ja, ich weiß, das war so ein Menü irgendwie, ne? Von daher denke ich mal, dass da irgendwie ein Nachtisch dabei gewesen ist. Ich kann das nicht wir können sagen. Ja, wir können ja, wenn wir wieder in London sind, wieder hingehen. Wir wohnen ja gleich wieder da. Частная российская пивная. Das ist auch helles Bier. Du meinst, wenn bald eines wäre dunkel, das ist aber auch helles. Das ist aber auch трехсосенское. Pivo Mjachka ist weiches Bier. Weich? Weich. Weich. Hast du 19.12.2015 da stehen um 23.31 Uhr? 31? Ja. Ich habe 30. Scheiße, wir haben keine Zwillingsflaschen. Hier steht 18. Sollst du 18 sein? Oder? Wo siehst du 18? Ja, ganz rechts. Ja, wahrscheinlich. Wo die Russen dürfen das 18 drauf? Okay, dann war das andere, haben wir nicht gemerkt. Das Light und das hier ist das 1888. Von 1888. 1888, das ist ja wohl ein Hitlerbier, was soll der Scheiß? 1888? Ja. Wieso war der 1888 geboren, oder was? Aha. Ah ja. Böse. Also das andere war das Lightbier und das ist das Nicht-Lightbier. Das heißt, wir trinken von der gleichen Marke. Merkoye, das heißt weiches Bier. Was soll das denn heißen? Weiß ich nicht, heißt weich. Wir trinken jetzt das weiche Bier, nachdem wir das Lightbier getrunken haben. Jo. Ich nehme den Korken gleich weg, damit du nicht wieder laute Geräusche machst und wieder böse auf mich bist. Oha. Ich war aber aus anderen Gründen böse auf dich. Ja, du bist aber generell öfters böse auf mich. Das stimmt nicht. Das war mein Biergeräusch. Das können wir jetzt mal irgendwie so für die Biercast. Weiterverwenden. Meins hört man noch. Das sprudelt. Obwohl. Das ist weniger Sprudel. Das hat dass dieser Schaum so komisch prickelt an der Oberfläche, finde ich jetzt auch ein bisschen irritierend. Aber der hat nicht so viel. Ich weiß nicht, ob es am Glas liegt, weil es nicht sauber ist oder. Nö, ich habe ja. Das Glas ist ja tiefer, deswegen kann ich tiefer. Sieht immer aus. Sieht immer aus wie Prosecco. Ich habe nämlich gelernt, einfach mal, ich bin ja guck mal von der Krim, ne? Und da gibt es ja auch Sekt. Den berühmten Krim-Sekt. Und dann habe ich gelernt, wie man feststellt, ob der Sekt natürlich gereift ist oder mit Kohlensäure angereichert wurde. Und zwar, wenn die Bläschen aus einem einzigen Punkt kommen, also wenn du so Bläschenstrahle hast, ja. Ne, dann heißt das. Am Rand. Genau, das ist nicht mit Kohlensäure versehen wurde, sondern natürlich gereift ist. Ich weiß nicht, ob es für Bier auch gilt, aber für Sekt ist das. Das habe ich schon mal gesehen. Also ich meine, das sehe ich nicht öfter. Aber hier sieht man, es gibt es nur von unten. Genau. Wenn nur Bläschen nur von unten kommen und sich keine Bläschen sonst an einem Glas bilden, dann ist das normalerweise bei Sekt. Das ist nicht mit Kohlensäure irgendwie. Ja. Und ich freue mich schon übrigens, wenn wir wieder zu diesem Restaurant gehen. In London. Ja, du springst wieder von Thema zu Thema. Wir haben gar keinen russischen Sekt, also keinen Krimmer-Sekt mehr, oder? Nee, woher auch? Ja gut, wir hatten ja eh nur diese Marke, die deine Schwester also gekauft hat. Also wir haben noch, also das ist, ich fand sehr erschreckend, wir hatten zwei Flaschen, einen von der Krim, original von der Krim, und die gleiche Marke haben wir hier gekauft, für ganz viel Geld. Ich glaube, er hat 16 Euro gekostet oder so. Und man konnte überhaupt nicht trinken. Wir haben den von der Krim. Der war super. Jawohl, wir hatten noch das Problem, wir sind mit deinem Vater losgefahren und auf der Krim hat deine Schwester das leer gesoffen und im Supermarkt. Selbst der aus dem Supermarkt war besser, immer noch. Der war auch nicht geil. Ja, klar, du hattest einen Unterschied gehabt zwischen dem aus dem Supermarkt und der von dem Fabrikverkauf. Ja, der war nicht geil. Ja, aber den, der du hier hattest, der ging gar nicht. Der hat eine ganz andere Farbe gehabt. Weißt du, der hat eine ganz andere Farbe. Hat eine ganz andere Färbung. Der schmeckte überhaupt nicht. Der war einfach nur bitter. Der hatte ganz starken Alkoholgeschmack. hatte unheimlich starken Alkoholgeschmack. Und wenn wir den von der Krim direkt hatten, der war ganz anders. Der konnte zu trinken. Der schmeckt ja auch keiner aus Krimsekt, oder? Ja, aber als ich die Flaschen mitgebracht habe, fallen allen total super. Beim ersten Mal, ja. Also nee, immer. Immer. Ich hatte. Wir hatten noch nur wenige mit, oder? Wir hatten. Ja, viele von deiner Schwester noch gekauft. Ich glaube, wir haben viele, genau, viele. Wir hatten irgendwie. Es gibt zwar verschiedene. Oder halb trocken und halb süß. Und wir haben irgendwie den halb trocken und dann ging irgendwie. Nee, das war eine andere Firma, oder? Keine Ahnung. Nee, also wir haben immer die gleichen gekauft. Anders. Wir haben immer den gleichen gekauft. Nee, die Flaschen waren anders. Ich weiß nicht, das Etikett war anders. Ich weiß nicht, wir haben hier in Deutschland eine Flasche gekauft. Wirklich für 15 Euro habe ich mir diese Flasche bezahlt. Im russischen Laden oder ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ja, aber die sah auch nur so aus wie die dann Schwester. Ja, aber die ging überhaupt nicht. Die war total ekelhaft. Selbst die von dem Supermarkt konnte man die nicht trinken. Die war einfach nur fies. Dann haben wir letztes Jahr, glaube ich, zu meinem Geburtstag aufgemacht. Also ich weiß nicht, ob das zum Mutters Geburtstag und wie haben wir die aufgemacht, die beiden Flaschen. Und die erste Flasche war so. Die zweite Flasche war auch geil. Sekt? Mhm. Ja, aber hier halt Krümmer Sekt kaufen ist halt. Nee. Vielleicht weil er zu lange lagert, ich weiß es nicht. Also probieren wir dann doch mal dieses leichte. Nein, wie heißt das? Weich. Weiche Bier. Schmeckt anders. Es hat halt keinen bitteren Nachgeschmack. Gar nicht. Schmeckt wirklich weich. Ob das jetzt das Weiche ist, weiß ich nicht, aber. Das schmeckt so ein bisschen wie Honig. Auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Honigbier, gibt es doch so Honigbier. Ja, was ich auch nicht verstanden habe, ist es ein bisschen wie Russland, wie in Russland. Du hast bei diesen Bieren ja nur, dass da irgendwie so 10 von im Regal stehen. Ich meine, du kannst keine Kiste kaufen, sondern nur 10 davon stehen im Regal. Ich glaube, weil keiner auf die Idee kommt, eine Kiste zu kaufen. Die Russen kaufen sich keine Kisten Bier. Hast du meinen Vater jemals eine Kiste Bier kaufen gesehen? Nein, aber der Supermarkt wäre ja nicht weiter fern gewesen. Ja, aber die haben noch nie irgendwie eine Kiste Bier gekauft. Die kauft sich eine Kiste Wodka. Eine Kiste. Trinkt der Russe denn Bier? Zum Mittagessen. Zum Mittagessen? Aber die trinken ja Bier nicht zum Besaufen. Also, es gibt ja diese Bierkneipen, aber das waren ja keine Kneipen so wie in sich, so eine gesellige Stube, sondern eher so ein Zelt oder irgendwie sowas wie so eine große Halle. Hast du halt, gehen nur Männer hin, holen dich halt ein Bier, trinken irgendwie und gehen wieder. Also diese Bierstuben, die es halt in Russland gibt, die haben nichts mit einer gemütlichen Kneipe zu tun, die man hier kennt. Deswegen war mein Onkel, der war ja in Deutschland stationiert, in der DDR. Und er war total von Bierbrauhäusern und der Kneipen total begeistert. Und als mein Cousin aus Israel dann hier war, hat er mir empfohlen, muss auf jeden Fall in eine Bierkneipe gehen. Und hier gibt es keine anderen, oder was? Doch, also wir waren halt in Stuttgart, waren wir in so einem Brauhaus. Und da war er total begeistert von. Da gab es leckere Maultaschen. Ja, Stuttgart halt, ne? Maultaschen und Speckle. Und davon war er begeistert? Da war ich ja begeistert von. Hat er sich danach eigentlich nochmal gemeldet? Ja, aber ich hatte keine Zeit gehabt, ne? Weil ich überhaupt? Bitte? Als er wieder zurück war. Nee, der war noch irgendwie länger, glaube ich, in Italien irgendwie stationiert, da, weiß ich nicht. Und dann. Ja, da hat er irgendwie sich gemeldet, aber da hatte ich überhaupt keine Zeit mehr gehabt für den. Der war auch so, wie ist er, so typisch Familie, total aufdringlich. Typisch deine Familie? Ja, typisch meine Familie, total aufdringlich. Ja, wundert mich, dass er das jetzt nicht mehr ist, aber jetzt ist er einfach weg. Ja, weiß ich nicht, die wollen dauernd über Skype und über WhatsApp Kontakt halten, das habe ich alles nicht. Ja, also auch Trash, was ist denn X? Ist das überhaupt russisch? Wo siehst du X? Trechsko steht da. Trech. Трех Сусенскуе. Трех Сусенскуе. Трех Сусенскуе. Трех Сусенскуе. Diese sind drei Bäume. Drei Bäumskins. Susna ist der. Die Brauerei, die hinter von drei Bäumen steht. Susna ist doch hier so ein Baum. Boah, ich bin hier schon mit Hunger. Mein Gott. Ja, das ist ja auch kein... Ja, das ist ein leichtes Bier, auch 4,5. Das Light hat 4,5 und das hier hat auch 4,5. Das ist weich. Das ist weich. Das Weiche. Ja gut, wenn du 0,5 von einem Weichbier trinkst, dann kannst du auch ein normales trinken. Ich weiß gar nicht, wir hatten ein Prozent das tschechische Bier. Die schreiben das doch gar nicht dran, oder? Nee, die sind immer so wie mal da oben. Ja gut, immer wenn man das trinkt, weiß man, warum Russen nicht so gerne unheimlich viel Bier trinken. Es gibt keinen Grund eigentlich. Es gibt keinen Grund, das Bier zu trinken. Die kaufen auch. Also ich habe in Niederlande an Land erlebt, in dem Bier so häufig in Plastik Bottles verkauft wird. Ja, vor allen Dingen 2 Liter Plastik. Ja, genau, genau. Also ich meine, unser Eins würde mir auf die Idee kommen, eine Bierflasche zu kaufen. Eine 2 Liter Flasche. Überhaupt Plastik. Bierflaschen. Also ich finde, die gibt es bei Aldi. Ja, die gibt es bei Aldi, aber was ich finde, Plastikbier ist das absolute No-Go. Nur wenn du absolut letzte Alki bist, trinkst du dieses Bier. Hast du schon mal dieses Bier getrunken? Die Alkis trinken das auch nicht. Nee, trinken das auch nicht. Hast du mal schon mal dieses Bier getrunken? Ja. Bah. Und zwar hat eine Kommilitonin mal irgendwie so eine Geburtstagsfeier gemacht und es war total staubig und es war irgendwie draußen und es war eine Bruchbude, in der sie gelebt hat. Sie hat auch auf einer Matratze auf dem Boden gelegen. Und zur Feier des Tages hat sie all die Bier aus Plastikflaschen geholt, weil sie auch kein Biertrinker gewesen ist. Und es war auch so ein Bier, wo du, also es war nicht, von dem du direkt Kopfschmerzen kriegst, wie das Paderborner, um mal wieder den Bezug zu Billigbier zu kriegen. Also von daher, es liegt nicht unbedingt, glaube ich, daran, dass Bier in Plastikflaschen serviert wird, aber... Ich rede mir ein, also es ist ja auch so, dass... Das ist kein Qualitäts- also das heißt ja immer, das Wasser... Viele sagen, wir trinken Wasser aus Glasflaschen, weil es besser aus Glasflaschen schmeckt. Ich finde, Bier schmeckt aus einer Dose oder aus einem Glas auch anders. Also ich glaube, bei Wasser ist es einfach so, wenn es ein bisschen kalt ist, kann das Glas die Kälte natürlich besser speichern. Ja, aber es kauft ja kaum noch eine Flasche. Also wir kaufen nur in Plastikflaschen. Wir kaufen ja was leichter zu schleppen, das ist ein günstiger von uns. Ja. Ja. Aber das Wasser für sich, das ist mir vollkommen egal. Ich bin glaube, da kein Wasser für die Schüssel. In Deutschland habe ich noch nie erlebt, dass so 2 Liter Bierplastikflaschen hatten. Ich meine, okay, du hast natürlich sozusagen, der Bierkenner würde jetzt sagen, du hast eine Bierkultur in Deutschland und sowas und der will in kleinen Portionen das haben, weil es wird schal und du möchtest den Genuss. Ja, aber die Russen, die trinken tatsächlich, also mein Vater hat noch nie eine Kiste Bier gekauft. Ich glaube, wir hatten auch. Du bist offensichtlich mal mit Wodka, wenn du davon nicht runterkommst. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals zu Hause eine Kiste Bier hatten. Ja, sie haben ja keine Bierkultur. Nee. Dass sie überhaupt so viele unterschiedliche Biere haben, ist ja schon mal interessant. Das ist verwunderlich. Das ist genauso wie dieser Biertrinker, dieser Biertyp, der bei uns in Düsseldorf bei uns da ist. Bier und Bier. Der ist doch auch Russe. Ja, der mag Bier lieber als Wodka. Ja, der sammelt Biere, also er hat eine richtige Leidenschaft für Bier. Ich finde es auch immer sehr bewundernswert, wenn er anfängt zu erzählen über Bier. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand, ohne sich irgendwas zu kaufen, aus diesem Laden rausgegangen ist. Ja gut, aber wir waren auch nur 2-mal da und danach waren wir auch nicht mehr wieder da. Da hat uns auch irgendein... Aber der hält sich schon relativ lange. Ja gut, das spricht sich natürlich irgendwie so rum. Das macht natürlich auch Spaß. Und diese Bierproben, die er da macht. Das ist schon ganz witzig. Was haben wir dafür bezahlt? Ich weiß es gar nicht. Gar nichts, das ist umsonst. Die Bierproben sind umsonst. Und dann kauft man danach. Ja, aber die Leute kaufen unheimlich viele nach. Also jedes Mal, wenn ich da, also ich war ja entweder 3-mal zur Bierprobe da und jedes Mal gingen mehrere Leute, die haben sich im Wert von über 20 Euro Bier eingekauft. Ja, ich meine. Die Leute kaufen ja normalerweise mehr Bier, als sie getrunken haben oder getestet haben. Ja, aber die kaufen 2 Biere. Ja, aber der verkauft auch Bier, was sonst nicht kauft. Ich habe zum Beispiel, da habe ich ja für Lars Geburtstag damals dieses Champagnerbier gekauft oder so Sachen. Da kaufst du auch was Spezielles. Du kaufst nicht einfach in so eine Bierflasche und gehst hin und kaufst irgendwie so einen. Ja doch, aus Spaß kaufst du schon eine Bierflasche. Und ja, aber da bezahlst du auch 15 Euro für diese Bierflasche dann. Nein, wir haben eine kleine Schachtor gekauft und gemerkt, dass sie hier für 90 Cent angeboten wird, während er sie für 2 Euro verkauft hat. Ja. Ja, das kaufst du aber auch. Einerseits. Andererseits, ich wüsste gar nicht, wo du ansonsten in Düsseldorf das kaufen könntest. Ja, doch, im russischen Laden. Nein, die haben das nicht. Die hatten das nicht? Nein, die haben das nicht. Ich glaube, das hier ist. Hier so, kriegst du das. Ja, aber wahrscheinlich hat es auch seine Lücke, Informatiklücke. Das hätte ich ja auch ausnehmen gehen, aber na, okay. Ja, aber der hat wirklich Bier aus aller Welt. Der hat alles Mögliche an Bieren da. Irgendwie amerikanisches Bier, australisches Bier. Also der hat wirklich sehr, sehr viele Biersorten, die man sonst eigentlich nirgendwo kriegt. Ja, aber seine Tipps haben mich überhaupt nicht überzeugt. Aber ich meine, da müsste man vielleicht... Also, ich weiß, da hat, als wir dann da waren, mit meinen Arbeitskollegen, haben die Jungs ja auch irgendwelches Bier gekauft. Und dann meinte ich, das ist ein Bier, das darfst du nicht kalt trinken. Irgendwie so ein englisches Bier, halt, was typisch für englische Biere sind. Ja, die trinken selten das Bier kalt. Du musst es stehen lassen, also du musst es irgendwie aufmachen, Stunde stehen lassen und dann trinken, dann wird es richtig geil. Und meinte dann mein Kollege, der hat es wirklich aufgemacht, hat es getrunken, war super eklig. Hat stehen gelassen, eine Stunde... Hat es vergessen irgendwie, dann hat es nochmal getrunken, war total geil. Also war doch total geil eigentlich, oder? Ja, also man kann das Bier einfach, es reicht wohl nicht aus, bei manchen Bieren ist es einfach nur kalt zu trinken, sondern man muss es irgendwie auf eine spezielle Art trinken, damit es auch schmeckt, und das ganze volle Aroma entfaltet. Deswegen meine ich, du weißt nicht, ob das Bier aus der Flasche besser schmeckt, oder aus dem Glas, oder aus diesem Glas. Oder das Glas war jetzt auch nicht sauber, weil ich ja vorher das andere Bier drin gehabt. Ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass dieses Bier sich doch entfaltet. Ich habe keine Ahnung, wenn man das trinken soll. Also mir schmeckt das nicht. Also vor allem das zweite schmeckt mir nicht. Ich finde das Herbe. Das sagt dir mehr zu. Das Herbe hat mir mehr zugesagt. Das Light sagt dir mehr zu als das... Weiche. Weiche. Ich finde das Weiche eigentlich... Also mir sagt das überhaupt nicht zu. Ja, es wissen nichts sagen da, ne? Das Hitlerbier. Hitlerbier. Was zu Hitler natürlich noch passt. Was ich ganz gut finde, ist Lech. Trinke ich es gerne. Ja, aber da, zum Beispiel bei diesem Bier habe ich jetzt schon die Schnauze voll. Mal nicht mal einer Flasche. Eine halbe Flasche habe ich schon die Schnauze voll von. Ja gut, wenn du auf einer Party wärst und das wäre nur das. Ich bin eh kein Bierfan. Also es schmeckt für mich auch wieder wie Veltins süß, so ein bisschen süßlich zum Schluss. Ich weiß nicht, ob du mal Gelegenheiten haben. Also ich bin jetzt auch kein Veltins. Also ich freue mich jetzt nicht in Ast, wenn mir jemand ein Veltins hinstellt. Nee, ich freue mich wirklich zwei Augen. Und das ist oftmals auch nur dieses gesellschaftliche Saufen, glaube ich, auch inzwischen. Also ist okay, aber... Boah. Wir trinken ja auch relativ wenig in letzter Zeit. An Bier? Generell. Nö, ich glaube, das ist eigentlich normal, weil wir sowieso nie viel Bier kaufen. Dann schmeißen wir in letzter Zeit einfach wenig Partys, wo irgendwie Bier übrig bleibt, was noch weggesoffen werden muss. Entschuldigung. Ja, wir haben doch jetzt auch im Balkon mal stehen, was eigentlich weg muss. Von irgendeiner Party, glaube ich, ne? Ja, ist noch von der Halloween-Party. Von der Halloween-Party haben wir noch Bier über. Dass so langsam die Korken rosten so schön vor sich hin. Das sollten wir vielleicht langsam wegkippen. Ganz nett, bitte? Sollten wir vielleicht langsam so wegkippen? Nee. Ja, aber wenn du angerostete Korken hast... Ja, und? Was soll ich trinken? Du musst ja nicht die Korken anschlappen. Ja, wenn man ein bisschen Feinschnittmecker wird, ist natürlich schwierig zu sagen, was möchte ich denn da unbedingt trinken. Also ich habe nicht so den Bierdurst, muss ich sagen, einfach. Ich sage nicht von wegen, boah, Wochenende, gib mir ein Bier. Aber vielleicht kommt es im Sommer eher. Also ich bin manchmal... Das kann sein, ja, für Grillen. Also im Sommer hatte ich schon öfters gedacht, boah, jetzt ein Bier. Ja, wenn du ein bisschen, also wenn du sowieso wenig gegessen hast, dann haben wir aber auch und dann wenn so ein Bier dich hack macht, so ja, genau, ist das ein nettes genau, warmes genau, Wetter. Genau. Das habe ich im Sommer das Gefühl gehabt, ich habe im Sommer eher auf Abendessen verzichtet und deswegen beim Bier. Das war doch im Zack immer auch ganz nett, wenn man vor Konzerten da saß und es war warm und man hat irgendwie so ein Becks und. Oh, ja, aber da hatte das war auch Schädelbier ohne Ende. Becks? Ja. Bei mir nicht. Doch, bei mir schon. Dann nächsten Tag so Kopfschmerzen. Ich meine, das ist aber auch die Angst, die bei mir mitschwenkt. Ne? Von wegen, kriege ich jetzt Kopfschmerzen von diesem einen Bier oder nicht und sowas und dann und sowas. Was ich bei Wodka einfach gar nicht habe. Oh, mein stinkt von Wodka, mein alter Russe. Das ist ja nicht mein Problem. Also, Das ist das, wo ich dann bei Wodka einfach präferieren würde. Ich meine, wo wir jetzt auch in letzter Zeit auch nicht mehr so viel. Naja, nee, gar nicht mehr. Jetzt, wo dein Stiefvater als Alkoholiker verschrien ist in seiner eigenen Familie und der nichts mehr trinken darf. Und ich keinen Trinkpumpan mehr habe. Warum bin ich eigentlich nicht verschrien als... Bist du doch. Bin ich auch. Ja, natürlich. Aber dir können sie es nicht verbieten. Aber wenn wir verheiratet wären, könnten sie es? Nein, auch nicht, oder? Und du würdest dann jemand an dich nahe treten und sagen, Junge? Lass es sein. Nein. Schaut dir den Dieter an. Schaut dir mal den Dieter an. Nee, ich glaube nicht, dass jemand dich an dich herantreten würde. Obwohl, an ihn ist ja auch keiner herangetreten. Er hat halt keinen Wodka gekriegt. Genau, aber das fand ich schon so ein bisschen... Russische Feiern ohne Wodka nicht zu empfehlen. Nee, vom XS nicht runter. Und da mag aber auch ein wahrer Kern drin sein. Ne? Also so ein... Das war das typisches Essen? Ja, natürlich, Mayonnaise halt. Das heißt, es schmeckt jetzt ziemlich unverbindlich. Ist das nicht? Noch kurz die schmeißen? Solche? Ja. Also gibt es bei russischen Feiern quasi Intervalle, von wegen der nächste Wodka kommt, der ist so ein bisschen, ich meine, man schüttelt sich nicht, aber ist so und danach möglichst unverbindliches, nichtssagendes Essen reinschaufeln. Du willst ja nicht Essen haben, was dich so geschmacklich herausfordert, ich oder? Ich weiß es nicht, aber ich finde, es ist davon, hängt davon ab, was du für ein Essen hast. Zum Beispiel, ich finde, okay, beim tatarischen Essen und so weiter trinkst du ja keinen Alkohol, trinken ja keinen Alkohol dazu. Ja, und es ist natürlich geschmacksintensiver. Ja, aber ihr trinkt auch keinen, trinkt nichts. Ne? Ja. Die Moslems. Aber bei den Russen, die haben ja sehr viel... Ich meine, diese eingelegten Tomaten, die haben einen netten Geschmack. Ja, bei eingelegt ist es immer so ein bisschen süßlich, ne? Ich finde es süßlich. Ja, es ist halt ein bisschen süßlich. Es hat nichts. Also der Tomate wird einen intensiveren Geschmack verliehen, der länger anhält als die normale Tomate, sag ich mal. Ja, also das ist, die Russen essen ja... Also russisch würziger ist, einfach, ein bisschen würziger. Aber Fisch zum Beispiel, die essen ja viel Fisch dazu. Diesen eingelegten Fisch oder diesen geräucherten Fisch. Und der schmeckt schon sehr, ich finde, der ist schon geschmacksintensiv. So geräucherter Fisch schmeckt schon intensiv. Das schmeckt jetzt zum Bier zum Beispiel sehr geil. So ein geräucherter, ja, ich weiß, es gibt auch Sachen, die natürlich geschmacksintensiv sind. Aber ich sag mal, mindestens die Hälfte der Sachen, die angeboten werden, sind es nicht. Ist ja Mayonnaise, ne? Aber auch in sämtlichen Sachen, also in diesen Rote-Beeten-Katastrophen und ich esse die gerne. Die sind mit Backpflaumen und mit ganz viel Knoblauch. Ich esse die echt gerne. Ja, aber nicht in den Mengen. Doch, ich esse die in den Mengen auch gerne. Ich esse die Rote-Beete esse ich super gerne. Ich habe schon das Kind gerne Rote-Beete gegessen. Ich meine, wir wollen hier nicht alles kaputt reden und so weiter und so fort, aber... Kannst du auch nicht. Also das, was ich bis jetzt an Essen mag... Das russische Essen auf der Krim war durch die Bank geiler, als was wir hier essen. Ja, es sind andere Zutaten. Also das sagen wir immer wieder. Das ist Essen. Selbst das Simple finde ich jetzt... Ja, du warst aber auch wirklich... Nichts andere, ich glaube tatsächlich die gleiche Mayonnaise. Also wenn du das Produkt Mayonnaise nimmst und die Mayonnaise aus dem russischen Laden nimmst und nicht die Mayonnaise aus dem normalen Supermarkt hier in Deutschland, wird es ein Stück geiler schmecken. Also wenn du die wirklich diese Wurst nimmst, die es im russischen Supermarkt gibt. Also wirklich, wenn diese ganz... Genau, wenn du diesen stinknormalen Fleisch, das mein Onkel immer macht, ne, dieses typische, was es immer... Der nimmt deutsche Mayonnaise. Dann nimmt man deutsche Zutaten und macht daraus halt seinen Salat, diesen Fleischsalat oder Kartoffel, je nachdem, wie die Menge halt ist, wie das Mengenverhältnis ist. Wenn du die gleichen Zutaten nimmst und die aus dem russischen Supermarkt nimmst und das Ding Tag stehen lässt, schmeckt es tausendmal geiler, als es mein Onkel anbietet. Ich dachte ja, es hat eine gewisse Funktion, ne? Dass du von wegen nächsten Wodka gekippt, dann schüttelst du vielleicht ein bisschen, eigentlich nicht, bei Wodka schüttelt man sich eigentlich nicht mit dem Kopf und sowas, aber man denkt so, oh, nächste Ladung, jojo. Und dann denkst du eigentlich, der Gedanke ist gerne mal so, oh, jetzt wieder was Mildes. Das ist Mayonnaise. Und dann nimmst du halt die Ladung. Ich musste München, Erbsen, Mayonnaise. Wir müssen mal diesen Salat, diesen Olivier-Salat, der eigentlich russischer Salat heißt, Ein deutschen Schnitzel, glaube ich, bekanntes russisches Salat. Ich müsste ihn mal machen, aus den Zutaten, aus dem russischen Supermarkt, einfach mal so einmal über Nacht ziehen lassen. Es ist für mich das Leckerste, was es gibt. Ich esse ihn super gerne. Aber wenn er so einen Tag alt ist und genau mit diesen Zutaten, boah. Fast so geil wie Tomaten. Wir haben diese Tomaten ja bei deinem, sind diesen Tomaten bei deinem Onkel begegnet und einige Leute haben schon gesagt, boah, das ist richtig geil und sowas. Und das ist natürlich merkwürdig, wenn sehr viele unterschiedliche Speisen auf dem Tisch sehen und die Leute zeigen einfach nur auf die Tomaten. Und sagen, die sind aber richtig geil. Ja, die gab es ja bis jetzt noch nicht. Einfach super. Also die haben die noch nie angeboten. So. Es gab immer, es gibt immer so ziemlich das gleiche Essen, in kleinen Variationen. Also für mich, als ich das geschmeckt habe, gerade bei dem, was dein Onkel da so kredenzt hat, das war das Einzige, was russisch für mich geschmeckt hat. Ja, aber es gab auch diese Salate und die schmecken ja auch schon relativ russisch. Also zum Beispiel der Fisch, den meine Oma gemacht hat, den mochte ich nicht. Das war ja auch nur frittierter Kiemisch. Nee, das war ja auch. Nee, das war. Was man so aber so, das hat für mich typisch russisch geschmeckt. Ja, das schmeckt ja typisch russisch. Aber was man überhaupt nicht essen sollte, war ja dieser. Ist doch Porzellut, ne? Dieser Viktoria-Barsch soll man ja nicht essen. Ja, gab es da auch, ne? Gab es auch. So. War das der Frittierte? Ja, das war der Frittierte. Es gab ja auch, ich esse super gerne gefüllten Fisch. Ich esse ja wahnsinnig gerne. Ich habe ja diesen gefüllten Fisch, den wir gekauft, Supermarkt gekauft haben, den habe ich aufgemacht, den habe ich gegessen und der war sehr lecker. Und jetzt steht er im Kühlschrank und vergammelt. Ja, ich habe nicht geschafft, ich hab ihn völlig vergessen. Ich habe ihn völlig vergessen. Ich weiß nicht, ob ich den noch essen kann. Weiß ich noch nicht. Aber den gibt es auch nicht mehr im Supermarkt. Die haben die nicht mehr. Wo kam der nochmal her? Auf diesem kleinen Edeka-Laden da bei uns um die Ecke. Die haben die nicht mehr. Kam der da her? Ja. Doch, da kam der her. Kam der her. Ja, frag doch, ob es den Leuten noch. Ich fand den so geil. Eingemachter gefüllter Fisch war zu geil. Ja. Ja, das mag natürlich sein, dass die russische Küche öfter. Russische, ich bin auch nicht mehr. Also gefüllter Fisch ist ja keine russische Küche. Jüdische oder was? Jüdische Küche, ja. Wobei, warum hat denn dieser Laden eigentlich... Ja, ganz viele israelische Produkte. Ja, aber warum? Ich habe da gehört, einem Israeli, keine Ahnung. Da kaufen auch sehr viele Israelis ein. Also ich habe da schon öfters... Ich nicht, ich überhaupt Sarah, nicht. Ich erkenne dich von Kilometer. Die Sarah, habe ich doch gesehen, die Rivka habe ich da gesehen. Ich habe da niemanden gesehen. Doch, die Mutis, die kaufen immer ein. Da müssen wir auch achten. Die geben ja auch ein Geld aus. Ich sehe immer nur die Penner, die ihr eine Flasche Bier da kaufen. Nee, also ich Samstag oder Freitagabend oder so, ich sehe ich mir die ganzen Mutis da einkaufen. Ist ja irgendwie auch der einzige Supermarkt, der sowas hat, finde ich. Irgendwie, ich weiß es nicht. Boah, wenn ich mal so cool würde. Ja, das war die schicken. Grusche, das Haribo hat jetzt nur der. Der hat relativ viele jüdische Süßigkeiten, das stimmt. Der hat diesen eingelegten Fisch, der war auch relativ teuer. Der hat 7 Euro gekostet. 8? Oder 8. Ja, der war lecker. Der war gut. Den gab es auch. Warum war der besser als... Wer hat den sonst gemacht? Deine Mutter? Meine Mutter macht einen sehr guten. Den meine Mutter macht, den esse ich gerne. Aber den meine Oma macht, den mag ich nicht. Den fand ich ein bisschen nichts an von deiner Mutter. Ja, den du probiert hast, der war nicht so gut. Achso, der war nicht so toll? Der war nicht gut. Meine Mutter hat schon mal besser gemacht. Hängt ja auch sehr viel vom Karpfen ab, den man da nimmt. Ich habe dann, also einer der besten gefüllten Fische, den ich hatte, war der in den USA, aber das ist auch kein Kunststück. Weil? Ja, die haben ja, also es war so ein israelischer Caterer und die haben ja dieses israelische, jüdische Essen ja total perfektionalisiert. Das ist ja, die hatten da, was ich total geil finde, es gibt ja diese Kotelett Kiew. Kennst du das? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Vom Namen her, ja. Das ist so ein Stück Hühnchen. Also hier auf Hühnchenbrust ist das, mit so einem Knochen dran. Das, was es eigentlich nicht gibt. Und zwar wird das ein Stück Butter rein, eine eiskalte Butter. Und dann wird das so umwickelt mit Fleisch, mariniert und frittiert. Mhm. Und das heißt Hühnchen Kiew. Okay. Und ich habe es einmal in Kiew gegessen, ich habe es einmal in den USA gegessen. Und das in den USA, das war viel geiler. Nicht jeder Russe kann das. Nee, nee, aber wie gesagt, also ich finde in den USA, die sind ja dieses jüdische Catering, das ist ja dafür auf die Spitze getrieben. Die, auch von Preisen her dann wahrscheinlich auch. Ja, das ist auch richtig teuer, das stimmt. Also die haben ja, klar, die haben auch viel mehr Abnehmer als hier. Wir haben es auch noch nie in dieses eine russische Lokal geschafft, oder? Welches russische Lokal? Gibt es nicht ein russisches Lokal in Düsseldorf? Oder in Geresheim, ne? Mit Isbushkan war das, ne? Keine Ahnung. Weil sie, doch, wir sind da vorbeigelaufen, als wir zu Sevilla mal. Als wir zu Sevilla mal wollten. Das ist da bei denen direkt in der Innenstadt irgendwie. Meinst du den? Oder meinst du diesen jüdischen Laden? Da ja, wollte da irgendwann mal hin. Ja, ich wollte hin. Ich wollte ja eigentlich dahin einladen. Ja, das, man läuft immer die Gefahr, das sind immer die gleichen Sachen, die man zu Hause hat, aber für das Zehnfache an Preisen. Und dafür, dass ich Blinis esse, die eigentlich von meiner Mutter geiler schmecken oder bei mir geiler schmecken und dafür dann irgendwie für eine Portion 10 Euro zahle, ist immer so, oh. Du kennst die Preise ja nicht. Ich weiß nicht, ob die Russen in Düsseldorf dann auch da so viel Geld auf den Tisch legen. Für irgendwas, was sie quasi selber können. Ich kenne sonst aber auch keinen russischen Laden mehr in Düsseldorf. Ja gut, wenn die Frauen in der Regel einigermaßen versiert sind, selber zu kochen. Was mich nur verwundert ist, es gibt nur einen russischen Laden, oder? Ja, so zentral ist, ja. Gibt es noch einen anderen? Ich weiß es nicht. Ja, es gibt einen Reisholz ein. Okay, ganz weit weg. Also dafür, dass von der Einwohnerzahl her Düsseldorf 10-mal so groß ist wie Möhren und Impe, noch 2 Läden. Ja, finde ich das merkwürdig. Müsste es eigentlich da 10 Läden geben. Vor allem, da kommen auch Leute aus Essen und so dahin auch zum Einkaufen. Ja. Einerseits hat es durchaus ordentlich Parkplätze. Ja, ist ja ein Supermarkt. Ja, ist nicht selbstverständlich. Also der andere da oben hat jetzt auch ein paar, aber nicht so viel. Aber ich finde, du merkst es auch an den Preisen, dass er halt sich die Preise leisten kann. Also durch... Je nach Preis, also es hängt an, dass die einzelnen Produkte nur 50 Cent teurer sind und je teurer sie werden, dann ist es 1 Euro und jemand sind es 2 Euro, die Sachen teurer sind. Der Wodka ist, glaube ich, 2 Euro teurer als hier zum Beispiel. Und du hast hier eine größere Auswahl, das finde ich auch interessant. Ja, du hast und überhaupt hast du hier Biere und sehr viele unterschiedliche Biere und in dem hast du gar keine Biere. Ja, aber die haben ja zum Beispiel, du hast ja hier 2 Läden, der eine hat also diese frische Theke mit Fisch und so weiter, was ja. Dieser, wo wir heute waren, gar nicht hat. Nein, ja. Aber dafür hat der wiederum sowas. Ja, die treten sich nicht so großartig auf die Füße. Nee, also der hat andere ganz. Also der eine, der hat ja nur russische Sachen mit der frische Theke. Da hat er aber zum Beispiel nicht so viel Auswahl in der im Kühlregal. Hat er nicht so viel Auswahl, habe ich meinen Eindruck. Also was jetzt so Milchprodukte betrifft oder andere so Konserven und sowas. Das gibt da auch sehr vieles. Konserven haben sie jetzt schon, aber sie haben jetzt wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber können wir Samstag mal gucken. Also so eine große Variation an eingelegten Tomaten. Er muss die eigentlich haben, weil das ist ja eigentlich Russen kaufen. Es gibt ja diese, wie heißt denn mal diese Teile, die sind. Die hatten aber auch, das ist schon ein großes Glas, glaube ich, ne? 900 Gramm. Die hatten aber auch, keine Ahnung was, so 2 Liter aber mit eingelegten Henkeln, das habe ich noch nie gesehen. Doch, das habe ich gesehen. Gläser? Doch, das habe ich gesehen. Aber es gibt auch diese. Plastikhenkel, die heißt nun mal dieses Gemüse, das sieht aus so wie so kleine UFOs. Kartoffeln. Keine Ahnung. Nein, die sind so kleine Rillen drumherum so. Das sind auch so kleine UFOs. Wie heißen diese Teile? Auch in irgendeinem Gewächs. Carpaccio. Nein. Und das gibt es auch eingelegt, das schmeckt auch total geil. Ich habe nur die Melonen gesehen. In dem gleichen Regal oder was? Nee, die hatten das nicht. Vielleicht hast du andere. Und die sehen aus wie kleine UFOs. Grapefruit. Nein. Ich weiß es nicht. Falls Sie, liebe Hörer, dieses kleine UFOs aus dem imitierenden Gemüse kennen, schreiben Sie uns eine E-Mail an post@schneckenradio.de. Bis zum nächsten Mal. Nein, wir machen noch weiter. Nein, keine Ahnung. Wir haben natürlich Süßigkeiten gekauft. Du möchtest auch noch einen Süßigkeiten-Podcast machen? Ja, ich probiere das jetzt einfach mal. Du testest jetzt Nüsschen. Ja, das sind gebackene Nüsschen. Die sehen aus wie außen wie Nüsschen, haben aber innen drin eine Karamellfüllung. Schmeckt mir so scheiße wie in meiner Kindheit. Schmecken nicht. Sondern zu Kaffee. Süß. Aber schmecken nicht, oder was? Ich weiß nicht, wie ich das jetzt essen möchte. Ich finde es gut. Du hast gerade gesagt, es schmeckt scheiße. Nein. Und die schmecken. Die sind okay. Wie heißen die denn auf Russisch? Adichim. Weiß auch Nüsschen oder sowas. Kommt daher in einer 300. Was ist mit Milch, gekochter Milchmädchenfüllung? Milchmädchen musst du erklären. Milchmädchen ist Kondens, diese ganz süße Kondensmilch. Die gibt es eigentlich eher in England. Also die gibt es hier gar nicht so häufig. Die Engländer essen das eher. Die machen, also bei denen ist das eher weit verbreitet als hier in Deutschland. Kondensmilch, das ist so dieses, also ich weiß nicht, Milchmädchen kennt man doch, oder? Den Begriff Milchmädchen. Ja. Süß, ganz süße Kondensmilch. Und wenn die auch gekocht wird. Gesüßte Kondensmilch. Hier steht ja aber nicht so viel drin. Und wenn die gekocht wird, ist die wie Karamell. Es gibt ja diesen typischen englischen Kuchen, das Lemon Cake. Und der wird auch eigentlich aus dieser gesüßten Kondensmilch gemacht. Da wird die auch karamellisiert und mit Limonen vermischt. Kostet in normalen, herkömmlichen deutschen Läden bis zu 2 Euro, im russischen Supermarkt 80 Cent. Ja, es ist halt ein süßes Gebäck mit Karamellfüllung. Ja. Ja. Kann man zu Kaffee. Hat einen Nachgeschmack. Bitte? Hat einen Nachgeschmack, merke ich gerade. Was ich einmal hatte oder seitdem nie wiedergefunden habe, waren diese, das heißt Schokoladenkartoffeln. Waren so längliche, sind auch so kleine Würstchen. Und die haben so ein bisschen wie Keksteig, Schokoladenkeksteig geschmeckt. Gab es im Kühlregal. Da habe ich ein einziges Mal gefunden. Da habe ich die auch gekauft, sofort. Und dann habe ich die hier in den Kühlschrank gelegt, vergessen. Meine Mutter hat es irgendwann mal zur Weihnachtskuchenplatte gefunden. Dann aufgetischt und innerhalb von 2 Sekunden sind sie komplett weg. Die hast du hier im Laden gekauft, oder? Ja, die habe ich im Laden gekauft, aber die wieder gefunden. Im Laden. Du musst fragen. Weißt du, wie heißt das auf Russisch? Ja, das waren so Schokoladenkartoffeln, heißt das. Ja. Samstag nochmal hin. Ich weiß sowieso nicht, ob unbedingt. Sind das genug? Dann werden wir also, heute ist ja gut, Donnerstag, übermorgen wieder beim Russen einkaufen und da hier gerade die Spülmaschine unerwarteterweise anfängt, wie von Zauberhand, verabschieden wir uns wahrscheinlich bis Ostern, es ist ja noch nicht Ostern oder so, ich weiß nicht, Karfreitag mit voll in dem Lied von unseren geliebten Zuhörern. Sie hörten eine Produktion von Schneckenradio.de.